schrei nach Liebe. Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren. Und deine Eltern hatten niemals für dich Zeit. Arschloch! Ich schräg dein Herz. Und Romantik ist für dich nicht bloß graue Theorie. Zwischen Störkraft und den Onkels steht ne Kuschelrock-LP. Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren. Und deine Eltern hatten niemals für dich Zeit. Arschloch! Weil du Probleme hast, die keinen interessieren. Weil du Schiss vom Schmusen hast, bist du ein Faschist. Du musst deinen Selbsthass nicht auf andere projizieren, damit keiner merkt, was für ein lieber Kerl du bist. Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich auf die zu kulieren. Und deine Freundin, die hat niemals für dich Zeit. Oh, oh, oh. Arschloch, Arschloch, Arschloch. Ja, heute. Music is the vibrations are different. Hand in hand, me and you together. Forever hand in hand, we can make it better. Hand in hand. Hand in hand, up and down together. Together hand in hand, live as friends forever. Boom to the boom to the boom to the boom boom. So many people black, white, yellow. Yes, God knows, she knows that's drunk. Side to side, you're never gonna feel wrong. Hand in hand, always together we stand. Up and down, we're gonna find a way. Love, peace, black and white, we've got to reunite. Hand in hand, me and you together. Forever hand in hand, we can make it better. Hand in hand. Together. unite. Bump to the bump to the bump to the bump, bump. So many people black, white, yellow. Yes, God knows, you know that's drunk. Side to side, you're never gonna feel wrong. Hand in hand, always together we stand. Up and down, we're gonna find a way. Love, peace, black and white, we got to reunite. Got to reunite. Füße und sagt, du musst zum Heer. Da traf ich einen Oberst, der sah mich böse an. Soldat, können Sie nicht grüßen? Von wem denn, lieber Mann? Dann gehen Sie ab, die Schmitzkatze. Dann gehen Sie ab, die Nachbarshund. Dann gehen Sie ab, die Schmitzkatze. Macht er das Tor weit auf und zeigt auf Wolke 7 und sagt, da musst du rauf. Wie soll ich das denn machen? Hab ich ihn dann gefragt. Probier mal diese Flügel, hat er zu mir gesagt. Dann gehst du ab, die Schmitzkatze. Dann gehst du ab. Eine relativ neuere Nummer. Und zwar, was machen eigentlich Stare, wenn Stare privat sind? Hat Jane Fonda schon mal einen Radlreifen gepflegt? Hat Grace Jones auf Weißwürst schon mal Blähungen gekriegt? Hat Alain Delon schon mal eine Wärmflaschen verstöpselt? Hat der Frank Sinatra schon mal einen Staubsaugerbeutel gewechselt? Ist dem Michi Jackson schon mal die Straßenbahn davor? Wäre Nasti Kinski um einen Metro-Ausweis froh? Ist dem Robsi Redford schon mal Klobürsten abgebrochen? Hat Clint Eastwood schon mal in eine Kinderwindel gerochen? Hat die Tina Turner schon mal Wimmerl ausgedrückt? Hat sich Mickey Rourke mal an einem Dosenöffner zwickt? Schläft Robert De Niro heimlich in einem Damenkleid? Lässt Herr Christian Dior noch einen Fahrenheit? Ein Star, wenn er privat ist. Was macht ein Star, wenn's um ihn Staat ist? Was macht er, wenn ihm Fahrt ist? Geht er dann auf Partys? Ein Star singt nur für gute Gaschi gratis. Hat der Patrick Schweizi schon mal einen Urinsteinwecker geschrubbt? Ob am Roger Whittaker sein Frottebettwisch juckt? Hat die Husten Whitney mal einen Wischmopp ausgewrungen? Hat Madonna jemals auf einer Breitkart-Couch gesungen? Hat der Gunter Sachs schon mal was Aufgewärmtes geschmatzt? Sind dem Chef vom Vatikan schon mal Kondome platzt? Ist die Queen schon einmal in einer Hundeheifel gestiegen? Hat die Lady Di schon mal ins Hauptbahnhofsklo gespielt? Ist Samantha Fox schon mal am Küchenboden knirgelt? Hat der Paul McCartney schon mal einen Kotflügel abgeschmirgelt? Hat Katrin Deneuve auch ein Wäschepuff zu Hause? Was macht Josef Ratzinger so lange in der Brause? Hat Yves Saint Laurent schon mal ein Staubhuckerl wegblasen? Hatte Herr Armani schon mal Popel in der Nase? Hat Andrew Lloyd Webber schon mal so über Zwiebel glutscht? Ist der Charles Bronson schon mal Treppen aufgerutscht? Hat Sylvester Stallone Bananenallergie? Wann schneidet Tom Cruise sich die Zehennägel? Ein Star, wenn er privat ist. Was macht ein Star, wenn's um ihn Staat ist? Was macht er, wenn ihm Fahrt ist? Geht er dann auf Partys? Ein Star singt nur für gute Gage gratis. Kommen Starre in die Jahre, kriegen Starre graue Haare, graue Starre kriegen Starre auch. Kaufen exklusive Ware, waren noch nie im Alpamare, Starre stehen ganz selten auf dem Schlauch. Was macht ein Star, wenn er privat ist? Ein Nervenkitzel und den Rest in das Klo. Lustig ist der Schlawinerwald, heute bleibt unsere Küche kalt. Dalia Lavia, Dalia Lavia, Dalia Lavia, ho! Oh. Ich schlaf heute Nacht im Bulli, du schläfst. Heute Nacht im Siegel, hinter dem Klo liegt Uli, Johnny treibt ab nach Kiel. Ich schlaf heute Nacht im Gulli, du schläfst heute Nacht im Siegel, hinter dem Klo liegt Uli, Johnny treibt ab nach Kiel. Pyjama, ohne mein Pyjama geh ich nicht zum Markt. Da sprach die Alte, wo ist mein Pyjama? Ohne mein Pyjama geh ich nicht zum Markt. In Flandern gibt es Hühnerbrust, in Flandern gibt es Hühnerbrust, in Flandern. Schein verloren. Ich hab mir nichts dabei gedacht, denn ich war voll bis über beide Ohren. Die Polizei, die hat nur laut gelacht. Im Kühlschrank die Zwerge, sie frieren, fallen. sich vor Kälte nicht rasieren. Sie tanzen ohne Hose um die Butterdose. Komm her und versuch es noch selbst einmal. Sie tanzen ohne Hose um die Butterdose. Komm her und versuch es doch selbst einmal. Jetzt geht's los, Achtung! Ganze Jahr noch du der Barste. Pass bloß auf, Freundchen. Sind wir dann hin? Nee, das mach ich immer so, jetzt sagen muss. Wie die andere doofe, das geht uns nix ab und Schluss. Wir tun alles für den Jung. Und was ist der Dank? Wo kommen wir dann da hin? Von den Eier bin ich krank. Was andere Leute Kinder doofen, interessiert mich nicht. In die Banks und die Chaoten glaubt früher nicht. Wenn der geht zum Bunker, bitte endlich ins Formal. Und wenn der gleiche Rinkel, sag ich ein für alle Mal. Zu lang, du, deine Füße unter meinen Tisch stellst. Zu lang, wärst du schön brav, hat ich dir sag. Zu lang, du, deine Füße unter meinen Tisch stellst. Weht die Esse, wat um dich, wird ganz egal, ob du das machst. Hallo, Jung. Die waren in der Schule, es sind dann die zwei Mädchen da, Frühbühne, ach toll. Willst du eine Pizza oder willst du ein Omelett? Wir wollen ja nur dein Bestes, aber sei so lieb und nett. Zu lang, du, deine Füße hier auf unserem Tisch legst. Zu lang, sieh wenigstens zur Schuhe aus. Zu lang, hier auf unser Tisch ist. Mach doch bitte deinen Joint nicht in der Arzensuppe aus. Und überhaupt, kannst du eigentlich mal diesen blöden Kopf herausziehen, wenn ich mit dir spreche? Sonnenschein, brauchst du mehr, um glücklich zu sein? Du, doch wenn du Sonnenschein und damit dir eben bald allein. Weiter brauch ich nicht zum glücklich sein. Wochenend und Sonnenschein. Über uns die Märchen ziehen, sie singen genau wie wir ein Lied. Alle Vöglein stimmen fröhlich ein. Wochenend und Sonnenschein. Kein Auto, keine Chaussee und niemand in unserer Nähe. Da tief im Wald nur ich und du, der Herrgott. verdrückt ein Auge zu, denn er schenkt uns ja zum Glücklichsein Wochenend und Sonnenschein. Doch am siebten Tag, sonst sprach der Herrgott, doch wir haben auch am siebten Tag zu tun. Wochenend und Sonnenschein und dann mit dir im Wald allein. Weiter brauch ich nicht zum glücklich sein. Wochenend und Sonnenschein. Über uns die Lerche zieht, sie singt genau wie wir ein Lied. Alle Vöglein stimmen fröhlich ein, Wochenend und Sonnenschein. Kein Auto, keine Chaussee und niemand in unserer Nähe. Tief im Wald nur ich und du, der Herrgott drückt ein Auge zu, schenkt uns ja zum glücklich sein, Wochenend und Sonnenschein. Wochenend und Sonnenschein und dann mit dir im Wald allein. Weiter brauch ich nicht zum glücklich sein, Wochenend und Sonnenschein. Über uns die Lerche zieht, sie singt genau wie wir ein Lied. Alle Vöglein stimmen fröhlich ein, Wochenend und Sonnenschein. Kein Auto, keine Chaussee und niemand in unserer Nähe. Tief im Wald nur ich und du, der Herrgott drückt ein Auge zu, denn er schenkt uns ja zum glücklich sein, Wochenend und Sonnenschein. Schatz, so geht's nicht weiter, unsere Nachbarn, die sind schon wieder braun. Die waren gerade auf den Kanaren und das machen die seit Jahren. Das ist ja gar nicht mehr mit anzuschauen. Und bevor ich es noch checkte, hatte sie schon die Prospekte und hatte gleich eine Reise rausgesucht. Sie sagte so, jetzt bist du willig und die Reise ist ganz billig, denn ich hab ja auch bei Nockermann gebucht. Ich flieg mit Nockermann nach Hamburgistan zum Einzelgruppen-Spartarif. Ich fliege mit Nockermann nach Hamburgistan, denn bei Nockermann geht nie was schief. Um 4:30 Uhr am Flughafen, wenn normale Menschen schlafen, tobte in der Flughalle schon der Bär. Ich stell die Koffer auf so'n Fließband und was ich besonders fies fand, meint die Pfeife hinterm Schalter sind zu schwer. Meine Frau wie ne Tarantel ist ein blöder Regenmantel und deine 3 Pakete deutsches Brot. Und hinter mir die Tonne, mein wir fliegen in die Sonne. Und ich steh wieder da wie ein Idiot. Ich flieg mit Nockermann nach Hamburgistan zum Einzelgruppen-Spartarif. Ich flieg mit Nockermann nach Hamburgistan, denn bei Nockermann geht nie was schief. In der Luft die Stewardessen, die kannst du total vergessen, die schütten mir den Kaffee ins Gesicht. Doch mein Nachbar war noch schlimmer, meinte runterkommen wir immer. Wenn mir übel ist, versteh ich sowas nicht. Er strahlte, ist das nicht ein Leben? Doch ich muss mich übergeben. Meine Frau sagt doch, das ist doch wohl nicht wahr. Wir fliegen noch 3 Warteschleifen, ich pfeife auf den letzten Reifen. Doch dann gehen wir auch schon runter und sind da. Ich flieg mit Nockermann nach Hamburgistan zum Einzelgruppen-Spartarif. Ich flieg mit Nockermann nach Hamburgistan, denn bei Nockermann geht dir was schief. Ich nahm erstmal eine Tablette, rauchte eine Zigarette, 40 Grad und schwüle Luft hatte ich nicht aus. Jeder hatte seine Tasche, ich stand rum wie eine Flasche, unsere Koffer kamen leider nicht mit raus. Doch der frohe Reiseleiter lachte, jetzt geht's erstmal weiter und ich wusste damals schon, dass ich mal muss. Doch im Moment ist das verboten, ich glaube, ich mach mir gleich einen Knoten, denn wir fahren noch 3 Stunden mit dem Bus. Ich flieg mit Nockermann nach Hamburgistan zum Einzelgruppen-Spartarif. Ich flieg mit Nockermann nach Hamburgistan, denn bei Nockermann geht dir was schief. Das Hotel war eine Ruine, der Direktor Beduine, meine Frau sagt, dafür kostet es nicht die Welt. und es regnete in Strömen, doch wir ließen uns verwöhnen, der Direktor gab uns großzügig sein Zelt. Und da kann man ja nicht motzen, doch das Essen war zum Kotzen, wenn ich bloß noch meinen Regenmantel hätte. Ganz zu schweigen von dem Schwarzbrot und was letztes Jahr der Harzbrot und zu Hause hat mich so ein schönes Bett. Ich lieb den Lockermann nach Afghanistan, zum einzigen Sparta-Riff. Ich lieb den Lockermann nach Afghanistan, denn mein Lockermann geht nie was schief. Oh, ich lieb den Lockermann nach Afghanistan, zum einzigen Sparta-Riff. Ich lieb den Lockermann nach Afghanistan, denn mein Lockermann geht nie was schief. Ja, ihn durch.